Lebe dein Leben in Frieden, Arbeiter, bau dir ein Haus. Was kümmern dich Stacheldrahtminen? Halt dich aus der ganzen Sache raus. Kleiner Mann, auf der Straße stehe auf, schmeiß die Besatzer raus. Kleiner Mann, auf der Straße stehe auf, schmeiß die Besatzer raus. Siehst du denn nicht das Unrecht? Die Besatzer, sie beuten uns aus. Wir sind ein Teilstaat Amerikas. Kleiner Mann, steh endlich auf. Kleiner Mann, auf der Straße stehe auf, schmeiß die Besatzer raus. Kleiner Mann, auf der Straße stehe auf, schmeiß die Besatzer raus. Türken in unseren Straßen essen im McDonalds Hamburger. Wir Deutschen sitzen vor der Glotze, schauen uns Holocaust an. Wir sind die Verbrecher der Menschheit, wir brachten 6 Millionen Juden um. Trinken vom Blute unserer Kinder und zahlen wieder Gutmachung. Kleiner Mann, auf der Straße stehe auf, schmeiß die Besatzer raus. Kleiner Mann, auf der Straße stehe auf, schmeiß die Besatzer raus. Lebe dein Leben in Frieden, Arbeiter, bau dir ein Haus. Was kümmern dich Stacheldrahtminen? Halt dich aus der ganzen Sache raus.